Pressemitteilung der Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen vom 2. Mai 2013. Reform des Verfassungsschutzes ist verfassungswidrig. Zur gemeinsamen Anhörung von Haupt- und Innenausschuss zum Gesetzentwurf zur Neuausrichtung des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen erklären Frank Herrmann, Obmann des Innenausschusses, und Dirk Schatz, innenpolitischer Sprecher der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen: Der vorliegende Gesetzentwurf wurde als großer Wurf angekündigt. Bei näherem Hinschauen ist er aber noch nicht einmal ein kleiner Sprung in die richtige Richtung. Note 6 Sätzen würde es in der Schule heißen. Die Experten haben uns heute recht gegeben. Die Struktur, die Mentalität und das Personal bleiben gleich, und es ist weiterhin keine transparente Darstellung der Arbeit des Nachrichtendienstes zu erwarten. Der Verfassungsschutz soll immer mehr dürfen, dabei sollte er sich lieber darauf konzentrieren, wofür er eigentlich da ist: extremistisch motivierte Straftaten verhindern und nicht Schüler ausbilden. Die Experten haben den Gesetzentwurf entlarvt. Er ist in vielen Teilen verfassungswidrig und muss an vielen Stellen nachgebessert werden. Der Schutz unserer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht nur Aufgabe einer nachrichtendienstlichen Behörde. Wir werden Änderungsanträge einbringen, in denen wir fordern, dass weder Bildungs- noch Aussteigerprogramme zum Repertoire des Verfassungsschutzes gehören. Pressemitteilung gesprochen fürs Krähennest von Andrea Akawako. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.